ist represente. Die Henker aller Menschen, apokalyptische Reiter kannst du gesellschaftlich nicht bannen. Und mein ganzes Denken ist getrieben von unendlichem Maß. Ich schwinge die Klinge noch schneller als mein Schatten, Dämon tanzt. Jurensöhne, ihr wisst nicht, was passiert. Zum Morde geboren, der Note, der schenkte mir verlorene Kräfte im Sterne des Polar. HTA, Crewmember, BTK. Und alle verdorbenen Rapper da draußen, ihr seid in Gefahr wie ein Kometeneinschlag oder atomarer Winter. Nur zehnmal schlimmer als alle die Dinge, die du dir vorstellen kannst. Verderben und Schrecken und Angst bis zum Weltuntergang. Seid ihr gefangene Seelen in meiner besten Tasche? Ficke die Leute, die alle noch reden. Sie können dagegen nichts unternehmen oder gar ausrichten. Ich wurde zum Morden geboren und werde die ganze Welt vernichten. Selbst meine Mutter, sie ertrank an ihrem eigenen Blut. Als sie mich schuf, war sein Ruf der Hölle, dem sie folgte. Menschen, ihr seid meine Beute. Ich scheute die Körper mit bloßer Hand und schlage die Schädel ein. Note, du kannst nicht entkommen, ich bin ein krankes Schwein. Alles, was ich einfach sehe, wird von mir verachtet. Alle die Menschen, sie gehen in einer Blutlache. Ich lache und grinse und freue mich, wenn dein Körper zerfällt und du Beulen kriegst. Ich bereue nichts, den Weg hier zu folgen, der für dich zu teuflisch ist. Ein Dämon, er kann nicht entkommen aus dem Gefängnis der Haut und Knochen. Ich löse die Knorpel von Knochen und Fleisch, verleibe mir eure Seelen ein, um zu wachsen und zu gedeihen. 666, hol dir deinen toten Schein. 666, das Höllenfeuer, schwarzes Blut in mir. 666, das Höllenfeuer, Verwandlung zu dem Tier. 666, das Höllenfeuer, alles wird krepieren. 666, das Höllenfeuer, ganze Welt sie stirbt. 666, das Höllenfeuer, schwarzes Blut in mir. 666, das Höllenfeuer, Verwandlung zu dem Tier. 666, das Höllenfeuer, alles wird krepieren. 666, das Höllenfeuer, ganze Welt sie stirbt.